20 Jahre hinter Kerkermauern. Für ihn gab's keine Gnade und kein Bedauern. Niemand ist je so gepeinigt worden, um ihn am Ende auch noch zu ermorden. Rudolf Hess, dein Glaube war stärker als Kerker und Schmerzen. Rudolf Hess, du lebst weiter in unseren Herzen. Flog nach England, um den Frieden zu retten, doch dafür legten sie ihn in Ketten. Doch seinen Stolz konnten sie nicht brechen, und die Geschichte wird ihn einst rächen. Rudolf Hess, dein Glaube war stärker als Kerker und Schmerzen. Rudolf Hess, du lebst weiter in unseren Herzen. Seht ihr ein Bild von jenem alten Mann, dann schaut es euch ruhig etwas länger an und schwört euch dann euer ganzes Leben für seine Mörder, kein Vergeben. Rudolf Hess, dein Glaube war stärker als Kerker und Schmerzen. Rudolf Hess, du lebst weiter in unseren Herzen. Rudolf Hess, dein Glaube war stärker als Kerker und Schmerzen. Rudolf Hess, du lebst weiter in unseren Herzen.